Eine Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Tongil-News zufolge fand am 12. Juni in der Stadt Jeonju vom Bezirk Nordjolla in Südkorea der Marathonlauf für die Landeswiedervereinigung anlässlich des 16. Jahrestages der Veröffentlichung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni statt. Veranstalter der Kundgebung war die Direktion Nordjolla des südlichen Komitees für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni. Daran nahmen 3000 Menschen teil, darunter die Mitglieder der regionalen Selbstverwaltungsorgane, der Institutionen und der Dutzende Bürgerinitiativen und Gesellschaftsorganisationen sowie Bürger, Jugendliche, Studenten und Schüler im Bezirk Nordjolla.